Da stand einer auf, der hat viel erlebt, El Gitano Esteban. Und sein Haar war weiß und er sagte, ich wollte auch mal zu den Sternen, doch jetzt bin ich für die Hölle reif und ich sagte euch, that's life. Love is good, love is schön, nur für die, die oben stehen. Dir geht's schlecht, das so ein Pech, Leben ist halt nicht gerecht. Das ist die schreckliche Wahrheit, mein Freund. Und da krabbelst du und da zappelst du und du strengst dich furchtbar an. Doch ein anderer hält die Leine fest, aber du, du hängst nur dran. Und du willst auf alles gern verzichten, nur auf den Luxus nicht. Und dann spuckst du mutig in den Wind, doch der bläst dir ins Gesicht. Denn life is good, life is bad und nie wie man's gerne hätte. Life is good and life is shit, doch wir machen alle mit. Life is good, du wirst sehen, life is wunderschön. Und wenn's weiß ich lieben, dann kann nichts geschehen. Dir geht's schlecht, na so ein Pech, Leben ist halt nicht gerecht. Doch wer kriegt schon das, was er so gerne möchte? La la la la la la la la la. Habt ihr schon mal überlegt, dieser nette Ast, wo ihr gerade drauf sitzt, ist vom Teufel angesehen. Eure Karten sind schon längst verteilt, ihr braucht nur noch zu bedienen. Und ihr denkt, dass euch das Spiel gelingt, doch die Karten sind gezinkt. Denn life is good, life is bad und nie wie man's gerne hätte. Life is good and life is shit, doch wir machen alle mit. Ja, genau so ist das Leben, wie ein Kinderheim. Schießen. Life is good, life is schön, es ist meistens angenehm. Und man muss es einfach nehmen, wie es kommt. Kommt es gut, das ist wahr, kommt es schlecht, das ist gemein. Doch es heißt, der Letzte wird der Erste sein. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Na, was rede ich, es hat keinen Sinn und ich war ja auch mal jung. Wer sich liebt, vergisst, wie es wirklich ist, der ist blind und taub und dumm. Meinen Segen habt ihr, zieht doch los und lebt euer eigenes Leben. Doch dass ihr nie kommt und euch beklagt, ich hätte damals nicht gesagt. Life is good, life is schön, nur für die, die oben stehen. Life is bad and life is Mist, wenn du ganz weit unten bist. Life is good, life is schön. Und nie niemals gerne hätte. Life is good and life is shit. Doch wir machen alle mit. Ja, life is good, es wär nett, wenn nur jeder alles hätt. Aber so wie's Leben ist, ist das Leben ein Beschiss. Das ist gewiss. Ein Beschiss. Ein Beschiss. Was?